3b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie, ergänzen Sie die Wörter, sprechen Sie und hören Sie zur Kontrolle. 1. Lorelei heißt ein Gedicht, das der deutsche Dichter Heinrich Heine geschrieben hat. 2. Es geht zurück auf eine Sage aus der Gegend des Mittelrheins. 3. Diese Sage gibt es in zwei verschiedenen Variationen. 4. Die eine Sage erzählt, dass Lorelei die Tochter eines Ritters war, der seine Burg auf dem Lorelei-Felsen hatte. 5. Aus enttäuschter Liebe sprang sie am Tag ihrer Hochzeit vom Felsen in den Rhein, weil ihr Bräutigam nicht gekommen war. 6. Seit der Zeit geht ihr Geist auf diesem Felsen um und singt so wunderbar, dass die Männer auf den Schiffen nicht aufpassen und ihre Schiffe untergehen. 7. Die andere Sage erzählt, dass Lorelei eine Wasserfrau war. 8. Ein junger Rheingraf ist durch ihren wunderbaren Gesang in den Rhein gestürzt und ertrunken. 9. Sein Vater wollte die singende Frau fangen lassen, tot oder lebendig. 10. Aber die Männer des Rheingrafen konnten sie nicht fangen, weil sie sich von ihrem Vater, dem Rhein, hohe Wellen schicken ließ, die sie vom Felsen zurück ins Wasser trugen. 11. Doch der Sohn des Rheingrafen war nicht gestorben, sondern schon wieder gesund zu Hause. 12. Diese Stelle im Rhein ist eine der gefährlichsten, weil sie so tief und eng ist. 13. Viele Schiffe sind dort untergegangen.